Formulieren Sie nun Tipps für das richtige Saunieren. Benutzen Sie dazu den Imperativ in der Sie-Form. Achten Sie auch auf die trennbaren Verben. Sie hören dazu ein Beispiel. Sich gründlich duschen. Duschen Sie sich gründlich. Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Wenn Sie in der Sauna sind, sich am Anfang hinlegen. Legen Sie sich am Anfang hin. Sich die letzten 3 Minuten aufsetzen. Setzen Sie sich die letzten 3 Minuten auf. Sich an der frischen Luft abkühlen. Kühlen Sie sich an der frischen Luft ab. Sich kalt abduschen. Duschen Sie sich kalt ab. Sich im Ruheraum erholen und entspannen. Erholen und entspannen Sie sich im Ruheraum.